Am 8. Dezember 1944 erklärten 50 Generäle ihren Beitritt zum Nationalkomitee, von denen einige ihre Entscheidung auch über den Sender begründeten, wie der Generalleutnant Friedrich Weinknecht. Zu dem Aufruf der 50 Generale spricht jetzt einer der Unterzeichner, Generalleutnant Weinknecht, ehemaliger Kommandeur der 79. Infanteriedivision. Meine deutschen Kameraden, in den letzten Augusttagen dieses Jahres gingen nach 9-tägigen Durchbruchsversuchen in Rumänien auch die Reste meiner Division dem gleichen Schicksal entgegen, das so viele Verbände des deutschen Heeres bisher betroffen hat und dem nun 22 Divisionen der Heeresgruppe Südukraine zum Opfer fielen. Kriegsgefangenschaft in Russland. Ich dachte an unsere Hunderttausende von Kameraden, die vor uns in Gefangenschaft gerieten. Ich machte mir Gedanken über Generalfeldmarschall Paulus, den Oberbefehlshaber der Stalingrad-Armee, meinen verehrten früheren Lehrer an der Kriegsakademie, über Generaloberst Strecker, den ersten Kommandeur meiner Division, dessen Andenken bei uns bis zum Schluss in hohen Ehren gehalten wurde. Wo mochten sie sein? Wir kamen in ein Lager in der Nähe von Moskau, misstrauisch gegen alles Neue, was uns hier entgegentrat. Schon nach wenigen Tagen begrüßt uns General von Seydlitz, der Präsident des Bundes deutscher Offiziere. Bald darauf erscheint Generalfeldmarschall Paulus. Welche Freude, ihn lebend und gesund wiederzusehen. Ihn, dessen Namen in Deutschland in aller Munde ist. In langen, ernsten Gesprächen erfahren wir von dem Weg, den unsere Kameraden vor uns gegangen sind, den Weg gegen Hitler für ein neues, freies Deutschland. Glauben Sie nicht, dass wir uns rasch und leichten Herzens dem Schritt jener Männer angeschlossen haben, die nach jahrelangem Ringen um die Wahrheit den Weg von Tauroggen gegangen sind. Zu hoch wäre der Einsatz, stände nicht die Zukunft unseres Volkes, die Erhaltung unserer deutschen Heimat als großes, einziges Ziel vor uns. Heute glauben und wissen wir, dass allein die Beseitigung Hitlers den Boden bereiten kann für einen Wiederaufbau Deutschlands. Deshalb haben 50 deutsche Generale, Teilnehmer an zwei Weltkriegen, Männer, denen niemand jemals Feigheit oder Defätismus vorwerfen kann, den Mut gefunden, ihren Namen unter diesen flammenden Aufruf zu setzen. Es sprach Generalleutnant Weinknecht, ehemaliger Kommandeur der 79. Infanteriedivision. Diese kurzen Ansprachen dürften beim Oberkommando der Wehrmacht einen tieferen Eindruck hinterlassen haben als bei den deutschen Hörern, die unter der massiven Einwirkung der antikommunistischen Propaganda eher geneigt waren, nichts zu glauben, was aus Moskau kam. Außerdem wurde der Empfang in Deutschland durch eine starke Störsendertätigkeit fast unmöglich gemacht. Nur die Sendungen, in denen Kriegsgefangene zu ihren Angehörigen sprechen oder Grüße verlesen durften, erzielten eine bescheidene Resonanz. Heinrich Graf von Einsiedel, der nach dem Krieg als Publizist arbeitete und für die PDS von 1994 bis 1998 im Bundestag saß, berichtet, dass der Sender des Nationalkomitees täglich Hunderte von Grüßen ausstrahlte. Das war ja ein ungeheures Problem. Die deutsche Führung hatte erstmal dem deutschen Volk von vornherein eingeredet, es gibt keine deutschen Kriegsgefangenen der Sowjetunion, die Bolschewiken bringen alles um. Die deutsche Reichsregierung hat den deutschen Kriegsgefangenen jeden völkerrechtlichen Schutz verweigert. Sie hat die Kriegsgefangenenpost, die Russen über irgendwelche internationalen Wege, das türkische oder andere Rote Kreuz, nach Deutschland und die Schweiz geschickt haben, unterschlagen. Ich habe heute bei meinen Akten Postkarten, die ich geschrieben habe, die nicht an meine Familie oder an andere Adressen, die ich im neutralen Ausland geschickt habe, die tatsächlich nach Deutschland gelangt sind, aber die eben nicht an die Adressaten ausgeliefert worden sind, sondern von der Gestapo beschlagnahmt worden sind, die liegen heute noch bei meinen Personalakten und ich habe die in der Fotokopie. Das heißt, es ist ganz klar, die Sowjetrussen haben diese Nachrichten der Kriegsgefangenen ausgeliefert, die Postkarten, die wir jeden Monat geliefert bekamen, aber die deutsche Regierung hat diese Post unterschlagen, weil man eben dem deutschen Volk einredet, es gibt keine Kriegsgefangenen in der Sowjetunion.